Viertens, die falschen Karolinger-Urkunden für St. Maximin in Trier. Die vier noch in Urschrift vorliegenden Fälschungen für St. Maximin auf den Namen Pippins, Karls des Großen, Ludwig des Frommen und Lothars des Zweiten sind von einer Hand geschrieben und rühren von einem Manne her, dessen geistige Verfassung lebhaft an die Reichenauer Fälscher erinnert. Denn auch der Maximiner verfällt bei der Anfertigung seiner Fallstücke in einem psychischen Dämmerzustand, der sich dahingehend äußert, dass er, während er sich bemüht, echte grafische Vorlagen nachzuahmen, unbewusst aber konsequent die seiner Zeit, das heißt des 11. Jahrhunderts, und seiner natürlichen schrifteigentümlichen Merkmale einfließen lässt. Hören wir, was Dopsch darüber mitteilt. Im Allgemeinen wird man sagen dürfen, dass diese Fälschungen äußerlich sehr plump ausgefallen sind, derart, dass auf den ersten Blick die gänzliche Verschiedenheit des Schriftcharakters auffällt gegenüber dem, welcher uns in Originalen aus der Karolingerzeit entgegentritt. Diese Urschriften machen von vornherein einen durchaus jüngeren, ja bedeutend jüngeren Eindruck. Kopsch glaubt auch den Grund entdeckt zu haben, warum der Fälscher so plumpe Arbeit geliefert hat. Er sei darin zu sehen, dass man zur Zeit der Anfertigung dieser Fälschungen die ältere Diplomschrift nicht mehr beherrschte. Diese Erklärung trifft nun gerade das wesentliche Problem nicht. Es soll nämlich nicht erklärt werden, warum der Fälscher seine Vorlage ungeschickt nachzeichnete, sondern wie er dazu gekommen ist, von seiner Vorlage in so auffälliger Weise abzuweichen. Auch eine noch so ungeschickte Nachahmung ist immer noch eine Nachahmung. Auch eine recht ungeschickte Nachzeichnung einer grafischen Vorlage aus dem 9. Jahrhundert wird im Allgemeinen dem zeitgemäßen Schriftcharakter des 9. Jahrhunderts, wenn auch verzerrt und vergröbert, zeigen. Auf keinen Fall kann man Ungeschicklichkeit als Erklärung dafür anführen, dass in einer Nachzeichnung ganz charakteristische und wesensfremde Schriftmerkmale auftauchen, und zwar konsequent auftauchen, die nicht in der nachzuzeichnenden Vorlage gestanden haben. Die auffällige Konsequenz spricht auch gegen die Annahme, derartige Abweichungen hätten sich versehentlich eingeschlichen. Neben der Ungeschicktheit kann also auch nicht Unaufmerksamkeit in Frage kommen. Ich möchte fast glauben, die Diplomatiker, die für die geschilderten Abweichungen der grafischen Merkmale in den Fälschungen, von denen der Vorlage Ungeschicktheit oder Unaufmerksamkeit der Fälscher als Erklärung bieten, hätten sich noch niemals klar gemacht, in welcher Weise denn eigentlich das Moment der Ungeschicktheit und Flüchtigkeit in den Nachzeichnungen zum Vorschein kommt. Wenn ein Fälscher seine grafische Vorlage, sei es nun aus Mangel an Talent oder aus Ungeübtheit oder Unaufmerksamkeit, mangelhaft und ungeschickt nachahmt, so erhält das allgemeine Bild der Nachzeichnungen ein ganz charakteristisches Gepräge. Unbeholfen, steif, unordentlich, uneinheitlich gekünstelt. So ist der Gesamteindruck dieser Arbeiten. Der einzelne Buchstabe erscheint gemäß dem jeweiligen besseren oder schlechteren Gelingen der Nachzeichnung uneinheitlich, geht gleichsam verschiedene Manifestationen ein, dabei aber doch immer das Bestreben verratend, die ihm eigentümliche Grundform zur Darstellung zu bringen. Jeder Buchstabe erscheint durch das Ganze in den verschiedensten Graden der Ähnlichkeit. Ein Linksbogen bleibt immer ein Linksbogen, wenn auch die Art der Ausführung mancherlei Variationen hervorbringen kann. Statt des Linksbogens dauernd einen Rechtsbogen zeichnen, wird nur einem Halbidioten möglich sein. Fünftens, die gefälschten Hamburger Königs- und Papsturkunden. Untersuchungen über diese Gruppe angeblich zu praktischen Zwecken im Mittelalter gefälschter Urkunden verdanken wir unter anderem Beitz. Seine Ergebnisse sind für uns in mehr als einer Beziehung von größter Bedeutung. Er ist zum Beispiel der einzige Fachmann, der sich zu der Erkenntnis durchgerungen hat, die Hamburger Fälle können unmöglich praktisch materielle Fälschungen sein. Beitz verteidigt also meine These, wenn auch, wie wir bald sehen werden, mit anderer Begründung und anderen Folgerungen. Vorweg sei bemerkt, dass die fraglichen Hamburger Urkunden aus dem 9. bis 11. Jahrhundert stammen sollen und dass von 25 Stück ein Kritiker, nämlich Jaffe, 14 für gefälscht, ein anderer, Hacke, 16, ein dritter, Koschmann, 12 Stück als gefälscht ansehen. Natürlich sind diese drei Diplomatiker der für sie selbstverständlichen Ansicht, die Fabrikation der Fallstücke sei erfolgt, um gewisse Vorteile zu erschleichen. Es handele sich selbstverständlich um praktische Fälschungen. Worauf stützen nun diese Forscher ihre Annahme der erfolgten Fälschung? Erstens, die angeblichen Papsturkunden aus dem 9. und 10. Jahrhundert sind auf Pergament geschrieben. Es fertigte aber die päpstliche Kanzlei dieser Zeit ihre echten Urkunden nicht auf Pergament, sondern auf Papyrus an. Zweitens, die erhaltenen Bleibullen entsprechen nicht den bekannten echten Bullen der Päpste. Drittens, fast in allen Hamburger Urkunden ist geändert, radiert, und zwar ungemein häufig ist ein Name ausradiert und dann über der Rasur ein anderer Name geschrieben. Es finden sich auch Fehler in der Datierung. Viertens, nun kommt ein Befund, der uns wieder einmal von der zeitweisen Irrsinnigkeit angeblich praktischer Fälscher im Mittelalter Zeugnis gibt. Auch der Hamburger Fälscher im 12. und 13. Jahrhundert will Urkunden aus dem 9. und 10. Jahrhundert fälschen und schreibt seine Machwerke frisch weg in der Schrift seiner Zeit. Dabei haben die Hamburger Fälscher echte Vorlagen vor sich gehabt. Siehe Peitz, Seite 189 und 190.